Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwinden. Und müd wir sinken im heißen Streiten, was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Denn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände dann für uns werben. Was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles geben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage, die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.